Wo bleibt's nächste Tape? Wo bleibt's nächste Tape? Ich hab was Gutes für dich dabei, ich seh da gar kein Problem. Der Flow bleibt, ballert dir den Takt um zwei. Sieh's grad, OL, das ist Rappler-Night. Komm, gib ab, Mike, es steht dir nicht. Bei dir sieht's aus, als wenn du Schwänze bläst. Meine Technik ist krank und ich nenn sie Master, renne zu, lässt dein bewege Stimme, du kackst ab. Doch eins ist ratsam, wie kommt man dran da? Ich bin so ein Typ, ich schreib mit dem Wahrsam. Schließ mich ein und teste es. Ich sag dir ehrlich, Bruder, ich bin was Dreckiges. Black merkt ihr das OL fickt. Black merkt ihr das, die Drums, sie kickt, es macht pow, pow. Und ja, der Sound ist laut, geht down, down. Ich hab renn dein Haus, mach schlau, schlau. Haus raus, raus, neue Generation, los, pack aus. Der Flow ist wie ein Knockout. Genau was jetzt mein Tape braucht. Ich hab Gänsehaut, hab Gas geraucht. In die Beine, in die Hand, gib Gas und lauf. Oh Mr. Master, ich würd gern im A8 fahren. Oh Mr. Master, authentic click La Raza. Autoscooter rückwärts, schießt der Elmut Klassik. All voller Kost, plus, minus, bringe die Mode wieder auf den Markt. Mr. Master, hör mal bitte nur zu, wie das klingt. Keine Wege mehr, dran vorbei, genau diese Scheiße ist mein Ding. Autoscooter rückwärts, schießt der Elmut Klassik. All voller Kost, plus, minus, bringe die Mode wieder auf den Markt. Mr. Master, hör mal bitte nur zu, wie das klingt. Keine Wege mehr, dran vorbei, genau diese Scheiße ist mein Ding. Seiten frisch auf Null, mein Rap ist Chef, heißt die Klinge der Ustra. Achte Suka, Wotte Salupas, Tasche Drupa, Wot Barnucha. Papa, Tipp ist in der Navi, bring das Mixtape raus. Papa, springe rein zum Beat, kriege noch einen drauf. Gib mir bloß nicht auf, so sieht's aus. Ghetto Blaster Sound, jetzt ist alles aus. Hörst du, wie der Wolf jaut? Au! Siehst du, wie ein Joints raucht? Au! Das ist der Wolf in mir, ich brauch einen Maulkorb. Schieb deine Pisser zur Seite, sing es im A-Akkord. Mein Barcode, mein Barrio, siehst grad die Zeit, c Quadro. Schießt der Elmut Klassik, all voller Kost, plus, minus, bringe die Mode wieder auf den Markt. Mr. Master.